den alten Mann jetzt abtransportiert und tot durch Unterkühlung auf dem Totenschein notiert. Um sicher zu gehen, untersucht man ihn irgendwann nochmal in der Gerichtsmedizin. Seine Sachen stinken und sind verschlissen und werden gleich auf den Müll geschmissen. Ein paar Klamotten, ein Schlafsack, eine Isomatte, das ist alles, was er zuletzt noch hatte. Alter Mann, er war ein alter Mann, er war ein alter Mann. Ein Deutscher, der kein Mitleid der Gesellschaft gewann. Alter Mann, alter Mann, er war ein alter Mann, er war ein alter Mann. Zu Hause auf der Straße, ein Mann, der jeden Tag um sein Leben rang. Seine persönlichen Daten waren schnell zur Hand. Er war bei der Polizei ziemlich gut bekannt. Dort erinnert sich jeder an den Alten, denn so manchen Platzverweis hatte er erhalten, weil er herumsaß, wo er nicht hingehörte und so das Bild von der sauberen Innenstadt störte, weil er verwahrlost aussah und nach Fusel stank, den er gegen die Verzweiflung und die Kälte trank. Ein verlauster kleiner Hund, der sein Weggefährte war. Er starb in seinen Armen vor einem Vierteljahr. Da verlor er seinen treuesten Freund im Leben und wahrscheinlich hat ihm das den Rest gegeben. Mit dem Winter kam für ihn die Zeit zu gehen. Er ahnt es wohl und er ließ es geschehen. Nur etwa 60 Jahre alt wurde er, sein kranker Körper. Er trug die Kälte nicht mehr. Alter Mann, er war ein alter Mann, er war ein alter Mann. Ein Deutscher, der kein Mitleid der Gesellschaft gewann. Alter Mann, alter Mann, er war ein alter Mann, er war ein alter Mann. Zu Hause auf der Straße, ein Mann, der jeden Tag um sein Leben rang. Zu guter Letzt in einem schlichten Grab, ohne Namen beigesetzt. Die Beerdigung wird nicht lange dauern, denn niemand wird kommen, um ihn zu betrauern. Keiner wird um den Erfrorenen weinen, nur in der Zeitung wird eine kurze Notiz erscheinen. Denn tote Obdachlose gehören in diesem Land für dieses Scheißsystem schließlich zum Normalzustand. Alter Mann, alter Mann, er war ein alter Mann, er war Deutscher, der kein Mitleid der Gesellschaft gewann. Alter Mann, alter Mann, er war ein alter Mann, er war ein alter Mann. Zu Hause auf der Straße, ein Mann, der jeden Tag um sein Leben rang. Alter Mann, alter Mann, er war ein alter Mann, er war ein alter Mann. Ein Deutscher, der kein Mitleid der Gesellschaft gewann. Alter Mann, alter Mann, er war ein alter Mann, er war ein alter Mann. Zu Hause auf der Straße, ein Mann, der jeden Tag um sein Leben rang.